Hallo Lars, hier ist der Oboman. So, ich habe mal von der Nullnummer bis zur vierten Episode alle deine Folgen am Stück angehört. Das gefällt mir gut, da werde ich auf jeden Fall mal dabei bleiben. Schon das Intro ist toll, so ein bisschen funkige Musik mit so einem Slap-Bass, ganz nach meinem Geschmack, was moderne Musik betrifft. Ja, im Sommer haben wir uns ja leider nicht treffen können. Wir haben uns ja über Telegram ein bisschen verständigt. Da gab es diese tolle Telegram-Gruppe, die letztlich die Dotti ins Leben gerufen hat. Da ging es um das Hörerinnen-Treffen, zu dem ich leider letztendlich ja nicht kommen konnte, weil es hier familiäre Schwierigkeiten gab. Sehr, sehr schade. Deswegen konnte ich dich auch nicht treffen, habe das da also schon verfolgt. Du warst ja mit der ganzen Familie auf dem Campingplatz. Und so hat mich also die Folge besonders interessiert, in der du da jetzt auch berichtet hast drüber, über euren Urlaub im Allgäu. Das ging ja los in München, meiner Heimatstadt. Ja, was soll man sagen? Klar, es ist nicht Berlin. Es ist trotzdem eine tolle Stadt und wie du schon sagst, man muss natürlich die schönen Ecken auch kennen oder kennenlernen. Das geht so auf die Schnelle nicht. Großstädtisches braucht man euch da, glaube ich, nicht beibringen. Aber gibt viele tolle Sachen. Solltest du also mal wieder in der Nähe sein, dann würde ich mich gerne anbieten, um mal in München schöne Stellen zu erkunden. Ganz nach eurem Geschmack. Ich weiß ja nicht, geht es um Natur, geht es um Technik, geht es um Museen, geht es um Kirchen, geht es um ruhige Plätze. Es ist ja auch alles möglich und alles vorhanden. Interessant, dass ihr nicht in Thalkirchen auf dem Campingplatz gelandet seid. Kann man machen, wenn es nicht gerade Oktoberfestzeit ist. Aber Wörthsee draußen am Ammersee, nee, am Wörthsee ist das, kurz vor dem Ammersee, ja. Da seid ihr bestimmt gut aufgehoben. Ich war auf diesem Campingplatz noch nicht. Ich kenne Wörthsee. Ich habe dort auch schon in Konzerte gespielt und Kirchen. Muss ich mir mal angucken. Und dann weiter im Allgäu, da hatte es mich dann schon gewundert, dass ihr dann letztlich in Jungholz auf diesem Campingplatz gelandet seid. An dem bin ich schon oft vorbeigefahren und der machte mir schon so den Eindruck, dass da also wirklich hauptsächlich die Dauercamper da sind, die da so ihr Winterdomizil aufziehen, wenn es da ums Skifahren geht. Ich fahre im Sommer da viel vorbei mit dem Motorrad, fahre mit dem Motorrad oder gehe dort geocachen. Jungholz selber ist ja sehr schön, also das ist gar keine Frage. Ich mag das sehr und im Winter bin ich da ja auch zum Skifahren. Nur dieser Campingplatz so als Urlauber machte jetzt auf mich auch nicht so einen tollen Eindruck. Aber gut, ihr seid dort gelandet. Gibt ja eine ganze Menge schöne Campingplätze in der Alpenregion. Kann man nächstes Mal vielleicht auch was Schickeres finden. Auch in Österreich, Seefeld zum Beispiel ist toll. Und ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Das schaffe ich jetzt nicht hier alles zu berichten. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank für deine schönen Folgen. Ich bleib dran und bin gespannt, was als nächstes kommt. Und wenn es mal wieder München oder Allgäu ist, dann rühr dich. Und andersrum, wenn ich da oben in der Berliner Brandenburger Gegend bin, dann würde ich das auch tun. Liebe Grüße. Der Oboman.